Kundgabe 2170. Empfangen durch Bertha Dudder am 30.11.1941. Zuwendung des göttlichen Wortes. Lasset meinen Geist in euch wirken, auf dass ihr in alle Wahrheit geleitet werdet. Es stehen nur wenige Menschen im rechten Erkennen, und diese sind erleuchtet von meinem Geist. Sie sind auf der Erde, und dennoch ist ihr Geist bei mir, weil sie ein Leben in Liebe zu führen sich bemühen, und ich immer dort sein werde, wo die Liebe ist. Geisteskraft erleuchtet sie, und also sind sie Licht durchflutet, und Licht bedeutet Wissen. Und so ich zu den Menschen spreche, erwähle ich mir einen Mittler, einen Menschen, der sich mir zur Verfügung stellt, um den Mitmenschen zu helfen. Ich erkenne dieses Werk der Liebe zum Nächsten an und spreche durch diesen Menschen zu allen, die mich hören wollen und die meinen Worten Gehör schenken und selbst in der Liebe stehen, erkennen mich auch im Wort. Denn mein Wort ist Geisteskraft und dringt zum Geist in ihnen, und dieser erkennet seinen Vater. Und mit meinem Wort bringe ich meinen Kindern Liebe entgegen und diese Liebe beglückt. In welcher Form auch mein Wort geboten wird, es ist klar und verständlich jedem, der es annimmt. Denn das ist die Kraft meines Wortes, dass der Mensch in das Erkennen geleitet wird, so wie er sich dem Wirken des Gotteswortes überlässt. Und so wird unausgesetzt das göttliche Wort zur Erde geleitet, weil ohne dieses die Menschheit nicht zur Wahrheit gelangen kann. Die Wahrheit braucht willige Zuhörer, um als Wahrheit erkannt werden zu können. Doch zumeist wird sie abgelehnt, und ich muss dies geschehen lassen, denn ich zwinge den Willen des Menschen nicht. Aber er beraubt sich selbst der Gnade, im Licht zu stehen. Denn Licht und Wahrheit ist eins. Die Wahrheit aber kann nur ich selbst als ewige Wahrheit zur Erde leiten. Wer aber mein Wort annimmt, der erkennt mich auch, denn ihm strömt das Licht zu, und im Licht stehend ist er dem Urlicht so nahe, und er weiß, dass nur dort die Wahrheit sein kann, wo dieses Licht leuchtet, wo meine Liebe mein Wort zur Erde sendet, auf dass es die Menschen beglücken soll. Amen.